Deutschlandradio Kultur Vollbild, das Filmmagazin, wo wir nun der verstorbenen Filmregisseure der vergangenen Woche gedenken. Und das sind leider einige, drei, um genau zu sein. Wir beginnen mit Abbas Kiarostami. Er ist am Montag gestorben, der Filmemacher, der das iranische Kino nach der Islamischen Revolution wieder zurück auf die Landkarte des Weltkinos brachte. Seine Filme sind Erzählungen aus dem Alltag und in ihrem Kern beinhalten sie immer die kleinen und großen Fragen des Lebens. Viele ganz unterschiedliche Regisseure haben Kiarostami verehrt, darunter Quentin Tarantino, Akira Kurosawa und Jean-Luc Godard. Und im Iran selbst haben Regisseure ihr Handwerk bei ihm gelernt, auch Jafar Panahi, inzwischen selbst bekannt durch Filme wie Taxi Teheran oder auch Offside über eine Gruppe fußballbegeisterter Mädchen im Iran. Panahi war Regieassistent bei Abbas Kiarostami während der Dreharbeiten zu dem Film Quer durch den Olivenhain. Er hat sich über den Tod von Kiarostami geäußert und sich an ihn so erinnert. دیدن که واقعا همه چیز آماده است خونه طاهره آماده است واسه کار و همونجا بود که آقای کیارستمی دیگه کاملا به من مطمئن شد. Wir sind mit dem Auto lange in die Berge gefahren. An einem bestimmten Punkt sollte ich meine Augen verbinden und danach fuhren wir weiter und haben wenig später angehalten. Er führte mich ein paar Schritte an der Hand und sagte schließlich: Öffne die Augen. Und ich sah die letzte Einstellung von Quer durch den Olivenhain. Er sagte: Das ist meine Vision und meine Sicht. Da habe ich verstanden, dass jeder eine andere Sichtweise und einen anderen Blickwinkel hat. Das Gute an Abbas Kiarostami war, dass er nicht sagte: Du musst auch meinen Blick haben, sondern er sagte: Das wäre seine Art zu schauen. Ich musste mich für meine eigene Vision und meine eigene Art finden. Meines Erachtens ist das Wichtigste beim Filmemachen. Die Tatsache, wie du deinen Drehort siehst. Leider hat nun der Mensch, der den Filmemachern beigebracht hat, wie sie schauen sollen, selbst die Augen geschlossen und schaut nicht mehr. Aber sein Blick wird immer zugegen sein. Der iranische Regisseur Jafar Panahi über den verstorbenen Regisseur Abbas Kiarostami. Bei mir im Studio sitzt jetzt Anke Lewicke und wir wollen uns jetzt das Kapitel näher anschauen, das Abbas Kiarostami im Weltkino geschrieben hat. Anke, manchmal bist du für die Berlinale unterwegs. Du reist als Delegierte einmal im Jahr nach Teheran, stellst eine Vorauswahl für die Berlinale zusammen und du hast dort Abbas Kiarostami auch mal getroffen. Wie ist er dir begegnet? Ja, tatsächlich war das letztes Jahr im November. Da hat sich ein Besuch in seinem Atelier ergeben. Er hat ja auch als Fotograf und Landschaftsmaler, auch als Lyriker gearbeitet und das war so ein ganz verwunschener Nachmittag. Ich war da mit meinem Übersetzer und auf einmal waren wir in einer Sackgasse und haben die Hausnummer nicht gefunden. Eigentlich gab es überhaupt keine Hausnummer. Das war schon so eine absurde Situation, wie es sie auch in den Filmen von Abbas Kiarostami gibt. Und auf einmal ging so wie von Sesam, öffne dich ein Garagentor auf und da stand er dann und schmunzelte so in sich hinein und wie immer hatte er so seine Brille auf mit den getönten Gläsern. Und man hatte ja häufig das Gefühl, dass er hinter dieser Brille auch Schutz suchte. Und dann hat er auch direkt den Blick von sich abgelenkt, holte eine Schachtel raus und hat uns lauter Fotografien gezeigt, die er während der letzten Jahre in Paris gemacht hat, im Museum. Da hat man zum Beispiel die Mona Lisa gesehen und im Antlitz von der Mona Lisa hat sich eine andere Frau gespiegelt, eine Besucherin. Oder man hat Rodin, der Kuss, gesehen, davor ein Liebespaar, was so Händchen gehalten hat. Und das war eigentlich so ganz schön, weil er mit diesen Fotos so erklärt hat, was er eigentlich machen möchte, dass er eben immer den Blick des Zuschauers, des Beobachters gesucht hat. Und das ist ja genau das, was Jafar Panahi auch meinte. Er wollte diesen Blick nicht lenken, aber er wollte ihn uns einfach öffnen. Vielleicht können wir jetzt noch ein bisschen konkreter werden für das, was Abbas Kiarostami denn den Blick öffnen wollte. Was hat er uns gezeigt? Was sollten wir, die Betrachter, erkunden und entdecken? Naja, das war natürlich ganz am Anfang seiner Karriere, Anfang der 90er Jahre, natürlich ungewohnte Einblicke in den totalitären Staat Iran. Er hat dort ja als Leiter gearbeitet der Filmabteilung in dem Institut für geistige und intellektuelle Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Und deshalb haben eben auch Kinder und Jugendlichen in seinen ersten Filmen, die so Alltagsbeobachtungen waren, die Hauptrolle gespielt. Und aus diesen Alltagsbeobachtungen hat er dann von den Lebensumständen erzählt und von den Lebensumständen dann wiederum von der iranischen Gesellschaft. Das waren ganz einfache Geschichten. Wo ist das Haus meiner meines Freundes, spielt auf dem Dorf, Junge hat ein Schulheft von seinem Kameraden eingepackt, will es jetzt ins Nachbardorf bringen, eine schöne Geste, die scheitert aber an der Engstirnigkeit der Erwachsenen. Er muss sich immer wieder rechtfertigen und es gibt endlose Diskussionen, wie man sie einfach in der iranischen, persischen Kultur auch kennt, und er scheitert einfach mit seinem Anliegen. Und das waren eben immer so einfache Geschichten, die aber dann auch eben immer große philosophische Qualitäten entwickelt haben. Und was waren das für visuelle Mittel, mit denen er gearbeitet hat? Ja, er wollte ja eben immer das Leben auf die Fiktion treffen lassen. Das hat er immer durch die Totale gemacht. Also er ist mit seiner Kamera zurück und hat dann eben auch mit Laiendarstellern gearbeitet, die auch noch ihre Lebensgeschichten mit reingebracht haben. Und dann gab es eben so Szenen, es wird ein Grab aufgeschaufelt, also der Tod ist symbolisiert, aber man hört eben aus dem Off Vögel, also das Leben ist auch wieder da. Und das war eben immer diese schöne Dialektik, und er hat seine Filme bewusst einfach auch produziert, weil er, wie Mani Hagiri, einer seiner Schüler uns erklärt, auch immer die Kontrolle bewahren wollte. I would say that Kiarostami's most important influence on me as a filmmaker was by showing me that the artist Kiarostami hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, als Filmemacher die Rechte an der Produktion zu behalten. Anders gesagt, ich habe gelernt, preiswert zu produzieren, um die Kontrolle zu haben und nicht Sklave irgendwelcher Kapitalgeber zu sein. Auch jetzt, da ich Filme mit größerem Budget drehe, gilt diese Haltung, diese Regel noch immer für mich. Ich habe das Gefühl, mir gehört mein Werk. Und das ist das Wichtigste, was er für mich getan hat. I feel like I own my work, and that is the most important thing he's done for me. Ja, und das Schöne ist, wann immer ich junge Filmemacher im Iran getroffen habe, Abbas Kiarostami saß eigentlich immer mit am Tisch, also von Asghar Farhadi, der dann ja auch den Oscar gewonnen hat, der hat sicher den menschlichen Blick von Abbas Kiarostami übernommen, und Mani Hagiri eben auch die Subversität von Abbas Kiarostamis Filmen. Es gibt dann, also sein erster Film von Mani Hagiri, da sind Men at Work, da sieht man Männer, die einen Stein, der so fallisch in die Landschaft ragt, einfach umwerfen wollen. Da gibt es dann ganz viele Diskussionen rum, und genauso subversiv hat Kiarostami eben auch immer gedacht. Er war eben auch ein großer Querdenker. Die Kontrolle über seinen Film zu bewahren in jeder Hinsicht, das war eben Abbas Kiarostami besonders wichtig. Deshalb hat er seine letzten Spielfilme auch in Frankreich oder Japan gedreht, weil er sich nicht mehr der Kontrolle der iranischen Zensur aussetzen wollte. Und dieses Stichwort Kontrolle lässt uns dann jetzt auch zum anderen Regisseur kommen, der letzte Woche verstorben ist, nämlich Michael Cimino. Dieser Regisseur hat natürlich mit Filmen wie Deer Hunter Kinogeschichte geschrieben, aber auch deshalb, weil er mit seinem Spätwestern Heaven's Gate ein Hollywood-Studio in den Ruin stürzt, weil er die Kontrolle über seinen Film ins Studio abgeben musste. Heaven's Gate gehört mittlerweile aber doch zu den Klassikern des Kinos. Wie ist dazu gekommen? Naja, es ist eben eine lange Geschichte. Also er wollte eben nach seinem großen Erfolg von Heaven's, wollte er eben Heaven's Gate drehen, so einen großen, sehr realistischen Western. Und Cimino war einfach ein unheimlicher Perfektionist. Es sollte eben alles auch sehr realistisch aussehen. Deshalb hat er schon alles überzogen, die ganzen Drehtage. Dann war der Film 5 Stunden lang. Damit war das Studio einfach nicht zufrieden. Der Film musste gekürzt werden. Dann hat Cimino den Film dann auch wieder als Director's Cut in die Kinos gebracht. Er hat überhaupt diesen Begriff Director's Cut geprägt. So hat er die Kontrolle wieder zurückbekommen, und es ist einfach ein unglaublich meisterlicher Film, ob man jetzt die Fassung vom Studio nimmt oder die Fassung von ihm, weil so realistisch hat man die Entstehungsgeschichte der USA noch nie gesehen, also jenseits der ganzen Mythologie und alles. Und ich werde nie eine Einstellung vergessen, wie eine Büffelherde einfach mit Maschinengewehren niedergemäht wird. Jetzt müssen wir noch einen harten Schnitt machen. Heute Morgen hat uns nämlich die Nachricht ereilt, dass der französische Filmregisseur, Drehbuchautor Jacques Rufio gestorben ist. In Deutschland ist er vor allem bekannt durch seinen Film Die Spaziergängerin von Sanssouci, der letzte Film mit Romy Schneider war. Welche Facette des französischen Kinos hat Jacques Rufio abgedeckt? Ja, das französische Kino hat ja viele intellektuelle Größen hervorgebracht, die eben die Filmsprache immer wieder neu erfunden hat. Aber das kann man eigentlich auch nur schaffen, wenn es sowas gibt wie so ein klassisches Qualitätskino, und dafür gehört eben Rufio. Das hat er gemacht mit Filmen wie Zucker, Zucker über die Zuckerindustrie und auch über die Börse. Und sein wichtigster Film ist natürlich Die Spaziergängerin von Sanssouci gewesen, der letzte Film mit Romy Schneider. Und der war eben, da sieht man einfach auch die Größe eines Regisseurs, weil für Romy Schneider war die deutsche Geschichte eben immer ein großes Anliegen. Nicht umsonst hießen ihre Kinder David und Sarah. Sie hat sich immer mit dem Thema beschäftigt. Und in diesem Film konnte sie das eben auch filmisch, weil sie eben eine junge Frau während des Dritten Reiches spielte, die in Paris überleben musste. Und er hat uns eben dieses Vermächtnis geschenkt, eben eine Romy Schneider, deren ganze Verletzlichkeit zu sehen war in dem Film, aber auch ihre Verletztheit angesichts der deutschen Geschichte. Anke Lewicke über drei Filmregisseure, die in dieser Woche gestorben sind: Abbas Kiarostami, Michael Cimino und Jacques Rufio.